1. Einid für and manner Israels kamen zu mir und setzten sich vor mir nieder, um meinen Rat einzuholen. 2. Daraufhin empfing ich ein Botschaft von Jahwe, die folgende Massen lautet. 3. Menschensen, dies Manner Trajan ihr Gottsen tief in ihren Hasen und haben sich selbst Hindernis geschaffen, die Sieser Sunday verleiten, sollte ich ihnen unter diesen Umständen wirklich entwerten. 4. Sprich die Schalb zu ihnen und erklär, dass der Herr, Jahwe, Jeden Israeliten, der trotz seiner inneren Gottsenverehrung einen Propheten aufsagt, persönlich zur Rechenschaft ziehen wird. 5. Auf dies Weise bieb sich die ICH. Das Haus Israel wieder im Hasen zu erreichen, das ie sich durch ihr Gottesbilder vollständig von mir entfremdet haben. 6. Vor dir das Haus Israel daher zur Umkehr auf, damit sie sich von ihren Gottesen abwenden und ihr abscheulichen Praktiken endgültig aufgeben. 7. Denn wenn sich jemand von mir distanziert, Gottesen in sein Haus schließen denek einen Propheten befragt, wird ich, Jahwe, im selbst die entsprechend Antwort geben. 8. ICH word mich gegen ein solche Person wenden, sie zu einem warnenden Beispiel machen und sie aus meinem Volk ausschließen, damit erkennt, dass ich Jahwe bin. 9. Sollte sich ein Prophet dazu verleiten lassen, ein falsch Botschaft zu verkünden, so habe ich dies zugelassen und word in sir straf aus dem Volk Israel tilgen. 10. So wohl dergenage, der den Rat sucht, als auch der Prophet wer den die Konsequenzen ihrer should Trajan massen, dasi gleichermassen während wirtlich sind. 11. Dies geschieht, damit das Volk Israel nicht lange vom rechten Weg abkommt und sich nicht durch Verge hen waren reinigt, sondern mein Volk bleibt, warend ich Gott bin. 12. Ernüt erregt mich das Wort Jahwes mit einer weiteren Botschaft. 13. Menschensen, wenn ein Land mir gegenüber untrue word und ich es durch Hunger bestrafe, in dem ich die Nahrungsmittelversorgung unterbreche und Mensch soe wie vernichte. 14. Selbst wenn Noah, Daniel und Hiob dort lebten, konnten sie durch ihr gerechtig Kiet lediglich ihr eigenes Leben retten, erklärt der Herr, Jahwe. 15. Falls ich wild tier durch das Land schicken word, die es entwolken und in ein unbewohnbar Wust verwandeln, so dass niemand es mehr zu durch quirren wagt. 16. So konnten selbst dies drie Männer wederson noctokte retten, no sie all ein worden überleben, waren das Land verwustet blieb. 17. Oder wenn ich den Krieg über das Land bracht und befellen word, das schwert als Leben vernichten soll. 18. Worden dies drie gerechten Männer ebenfalls kein kinde retten konnen, sondern lediglich ihr eigen Existenz bewähren. 19. Sollte ich die Pest in Diocese Land senden und meinen Zorn durch massenhaftes Sterben zum Ausdruck bringen, Mensch und wie Ausgerotten. 20. Dann konnten Noah, Daniel und Hiob durch ihr Rettschaffenheitner sich selbst retten, jedoch weder ihr Son noch ihr Tochter vor dem Tod bewähren. 21. Denn der Herr, Jahwe, verkündet, why viel schlimmer word es erst sein, wenn ich mein via schweren Strafen, Schwert, Hunger, wild tier und Pest, gleichzeitig gegen Jerusalem sende. 22. Denek word ein kleiner Teil der Bevölkerung überleben und mit ihren Kindern entkommen, wenn overholten seid, wordet Trost finden bezüglich des Unheils, das ich über Jerusalem gebracht habe. 23. Erwerdet erkennen, dass mein Handeln gegenüber der Stadt nicht grundlos war, so bald tun beobachtet, sprich der Herr, Jahwe.